Am 7. April rückten die Teilnehmer des 28. internationalen Marathonlaufes um den Preis Mangyongdae an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae, Blumenkopf nieder und verneigten sich davor.